WDR 5. Neugier genügt. Mitte Januar habe ich eine Schwellung im rechten Fußbereich, im Zehenbereich gehabt, die erstmal mich behindert hat beim Laufen. Daraufhin bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, der mir eine Überweisung gab zum Orthopäden. Der Orthopäde hat dann nach Röntgenaufnahmen vermutet, das ist ein Belastungssyndrom, hat Einlagen verschrieben, die ich mir dann sehr schnell besorgt habe. Parallel habe ich Schmerzmittel genommen, die auch gleichzeitig entzündungshemmend sind. Auch die Einlagen brachten dann keine Besserung, bin ich wieder zum Orthopäden gegangen. Der hat mir dann eine, ich denke, kortisonhaltige Spritze gegeben. Danach waren einige Tage Ruhe. Die Beschwerden von Dorothee Kaiser, Mitte 50, die im Sekretariat an einer Förderschule im öffentlichen Dienst in Bergisch Gladbach arbeitet, nahmen sogar zu. Es kam im linken Fuß die gleichen Beschwerden, Gelenkbeschwerden dazu. Die gingen dann in die Fingergelenke auch. Praktisch bin ich jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, ups, da ist schon wieder ein Gelenk dazugekommen. Weil dann auch die rechte Schulter schmerzte, bin ich zu einem Arzt gegangen, der auch osteopathisch behandelt. Und der, nachdem ich ihm erzählt hatte, was passiert ist, hat er vermutet, dass es auch eine rheumatische Erkrankung sein kann und hat mir eine Überweisung zum Rheumatologen gegeben. Frau Kaiser hatte in einem Punkt Glück. Ihre Vorgesetzte, die Schulleiterin, brachte Verständnis dafür auf, dass sie immer wieder Arzttermine während der Arbeitszeit wahrnehmen musste. Ich bin enttäuscht gewesen, weil ich dann versucht habe, beim Rheumatologen einen Termin zu bekommen. Ich habe dann mehrere Praxen im Kölner Raum angerufen. Es gibt ja nicht sehr viele. Und habe dort mein Leiden, meinen Leidensdruck und meine Symptome geschildert und um einen Termin gebeten. Termine wurden mir dann angeboten. Der schnellste wäre gewesen innerhalb von 6 Monaten. Der Knaller für mich persönlich war dann der 12. Dezember 2014. Also 11 Monate, nachdem Ihre Beschwerden begannen. Dorothee Kaiser bekam dann bei Andreas Teipel, einem Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologie und Schmerztherapie, mit Praxissitz in Leverkusen und Bergisch Gladbach, doch noch kurzfristig als dringender Fall einen Termin eingeräumt. Andreas Teipel konnte Dorothee Kaiser helfen. Derzeit behandeln sein Kollege Stefan Toussaint und er jeweils rund 950 Patienten im Quartal. Sein Einzugsbereich reicht von Düsseldorf, Gummersbach bis in den Erftkreis. Für einen Termin müssen neue Patienten, wenn es nicht ganz dringend ist wie bei Dorothee Kaiser, bis zu 8 Monate warten. Wie lässt sich das erklären? Wie viele Ärzte Kassenpatienten ihre Leistung anbieten können, wird über die sogenannte Bedarfsplanung gesteuert. Ein Instrument, das Gesundheitsminister Gröhe gerade dem Bundestag zur Änderung vorgelegt hat. Erfunden wurde diese Bedarfsplanung im Jahr 1993, in der Ära von Gesundheitsminister Horst Seehofer, vom gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen. Leonard Hansen, der seit 1980 als niedergelassener Hausarzt in Alsdorf praktiziert und von 2000 bis 2004 als zweiter Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fungierte, erinnert sich, wie es zur Bedarfsplanung in der ambulanten ärztlichen Versorgung kam. Ärztetag 1992 oder 93 in Stuttgart wurde von dem damaligen Vorsitzenden des Magorbo Bundes, Herr Kollege Montgomery, in seinem ersten Redebeitrag damit eröffnet, dass uns schlimmste Zeiten ins Haus stehen. Ich sag mal in typisch deutscher Übertreibungsvariante, da drohten schon 100.000 arbeitslose Ärztinnen und Ärzte. Und unter diesem Eindruck hat der damalige Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister Seehofer, die Bedarfsplanung eingeführt. Und die sah so aus, dass man gesagt hat, die jetzigen Niederlassungsquoten zeigen nirgendwo Mangel. Also setzen wir diese Verhältniszahlen bezogen auf Fläche und Einwohnerzahlen und so weiter gleich 100%. Hat dann gesagt, damit aber überhaupt keine kritische Problematik auftritt, wir tun da noch 10% drauf. Und das war die Bedarfsplanung, die dann am 31. März 1993 in Kraft getreten ist. Was als Überversorgung gilt oder als Unterversorgung, hat also mit der Praxis, wie Patienten sie erleben, relativ wenig zu tun. Die Bedarfsplanung ist historisch gewachsen und hat heute eher mit Verteilungskämpfen unter den Arztgruppen zu tun, wie der Fall Andreas Teipel zeigt. Der Rheumatologe hatte seine 2007 eröffnete Zweigpraxis in Bergisch Gladbach und die Erweiterung zur Gemeinschaftspraxis 2010 in Leverkusen jeweils in einem zweijährigen Widerspruchsverfahren gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein erstreiten müssen. Auch 2012 ging er in den Clinch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, um eine bessere rheumatologische Versorgung in seiner Region durchzusetzen. Teipel erläutert die Hintergründe seines Engagements, das ihm viel Ärger und finanzielle Nachteile bescherte. Ja, es ist so, dass konkret in diesem Fall im Jahr 2012 drei Kollegen oder vier Kollegen ihre Praxis aufgegeben hatten und wir dann überflutet wurden. Und dann dachte ich natürlich, wende ich mich einfach an die zuständigen Behörden, das sind dann die Zulassungsausschüsse, Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen, und sage, dass doch zumindest die drei Sitze, die dort verschwunden sind, mit neuen Rheumatologen vergeben werden. Musste dann aber feststellen, dass diese Sitze schon anderweitig irgendwo irgendwie vergeben wurden, nur nicht mit Rheumatologenstellen, was natürlich dann verwunderlich ist. Das heißt, diese Stellen, die ja eigentlich eine gewisse Versorgungsrealität abbilden sollten, fielen für den Rheumatologenkreis zunächst mal komplett weg. In der Praxis des Rheumatologen standen die Telefone nicht mehr still. Teipel stellte eine neue Arzthelferin ein, die mit gezielten Fachfragen am Telefon die dringenden von den weniger dringenden Fällen unterschied und danach die Arzttermine vergab, wie bei Dorothee Kaiser. Und die Konsequenz ist, dass man ab dem Moment, wo man sagt, man bestellt noch jemanden dazu, von seinem Einkommen gedeckelt wird. Das heißt also, ich konnte aufgrund meines Engagements zahlreiche Patienten mehr versorgen, bekam aber das gleiche Geld wie zuvor. Dafür, dass ich aber innerhalb von kurzer Zeit pro Quartal, was ja bei uns so gezählt wird, 400 bis 500 Patienten mehr versorge, die ansonsten zuvor bei anderen Kollegen eben versorgt wurden, die aber dann eben verschwunden waren. Von den Krankenkassen erhalten die kassenärztlichen Vereinigungen eine feste Gesamtvergütung, aus der sie die Behandlungen der Ärzte bezahlen. Das hat Konsequenzen. Je mehr Praxen hinzukommen, desto geringer die Einkünfte der Ärzte. Lukrativer wäre es für den Rheumatologen Andreas Teipel gewesen, gleich nur noch Privatpatienten zu behandeln. Aber das wollte Teipel nicht. Der in Köln praktizierende Allgemeinmediziner und Schlafmediziner Michael Feld hat sich für diese betriebswirtschaftliche Option bewusst entschieden. Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung, eben keine Kassenzulassung zu besorgen, denn als Allgemeinarzt war 2009 schon klar, mit einer Kassenzulassung muss ich mindestens 50 Leute am Tag sehen, damit der Laden läuft. Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Man kriegt Pauschalen, man kriegt also für 3 Monate, also ein Quartal, kriegt man eine Pauschale von ca. 35 Euro pro Patient. Und diese Schlafmedizin, die ich zum Beispiel nebenbei mache, die dürfte ich gar nicht aus der Praxis raus machen im gesetzlichen Bereich. Das geht nur privat, sonst müsste ich ein Schlaflabor im Krankenhaus gründen oder leiten. Ist mit viel mehr Kosten verbunden. Bisher hat der Kinderarzt keinen Nachfolger gesucht, weil ihm die Arbeit immer noch sehr viel Spaß macht. Bei vielen unserer Einwohner hier gehöre ich inzwischen schon zur weiteren Familie. Aber wenn ich mal einen Nachfolger suchen wollte, dann müsste das natürlich jemand sein, der Freude dran hat an diesem Multikulti-Zustand, den wir hier also doch betreuen. Und der müsste auch Freude dran haben, die Menschen nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich zu betreuen. Und dann hat er eben auch sehr viele Dinge, die nicht mit Geld zu bezahlen sind. Als Geis die Praxis übernahm, zierten die Banken sich nicht, ihm einen Kredit zu geben. Ein Nachfolgekandidat werde es aber schwerer haben als er, glaubt Geis. Also heute gucken die Banken sicher sehr viel genauer hin, wo ist jemand. Und es ist natürlich auch schwierig, in einem Stadtteil zu arbeiten, wo tatsächlich gewisse Indizes, die sonst bei Darlehensvergebung auch eine Rolle spielen, hier doch sehr deutlich erhöht sind. Und dann ist natürlich auch eine Frage der Ausrüstung. Wenn Sie sich jetzt technisch hochrüsten, das kriegen Sie ja nie raus. Ein Ultraschallgerät haben wir uns eben nie leisten können. Wir haben aber immer in die früher benachbarte Radiologie schicken können. Die haben uns alles gemacht. Inzwischen sind die aber leider verzogen. Die bisherigen Reparaturen an der Bedarfsplanung griffen alle zu kurz, weil Städte im Ganzen als ärztliches Versorgungsgebiet definiert werden unabhängig davon, in welchen Stadtteilen sich die Praxen befinden. Großstädte können also statistisch sogar als überversorgt gelten, obwohl in ärmeren Stadtteilen wie Köln-Chorweiler ein Ärztemangel herrscht. Hinzu kommt, ein Drittel der Kinderfrauen und Augenärzte arbeitet in Großstädten, obwohl nur ein Viertel der Bevölkerung dort lebt. Der Düsseldorfer Augenarzt Eckart Roth beobachtet in seiner Stadt sogar einen Verdrängungswettbewerb. Sicherlich ist es so, dass ihr in den städtischen Bereichen, wo ich ja tätig bin, dass es da eigentlich durch den Verdrängungswettbewerb erkennbar eine leichte Überversorgung im Moment noch gibt. Vor allem in ärmeren Stadtteilen, wo es kaum Privatpatienten gibt, und auf dem Land verschärfen sich die Probleme, wenn Ärzte in den Ruhestand gehen und keinen Nachfolger für ihre Praxis finden. Beispiel Lette. Das Dorf mit etwa 2200 Einwohnern liegt im südlichen Münsterland. Der Rentner Paul Tegelkämper, Christdemokrat und Ortsvorsitzender in Lette, berichtet über die vergeblichen Versuche der Dorfbewohner, einen Nachfolger für ihren ausscheidenden langjährigen Hausarzt zu gewinnen. Wir hatten über viele Jahrzehnte einen sehr tollen Hausarzt bei uns, muss ich sagen, der 69 Jahre im Jahr 2010 war. Und ich wusste, dass er um einen Nachfolger schon länger kämpfte. Und am 4.8.2010, kann ich mich gut daran erinnern, rief er mittags an. Und dann kam er mit dem ganz großen Klops, die Nachfolge ist nicht geregelt. Paul Tegelkämper drehte jetzt an allen Rädern. Unser Dorf war auch sehr fleißig, muss ich sagen. Dann auch die ganzen Medien, ARD, ZDF, unsere Geschäftsleute standen dahinter. Das Hotel bot kostenlose Übernachtung. Unser Metzger, den Mittagsimbiss, der Bäcker, die frischen Brötchen und so weiter. Friseur machte die Haare kostenlos. Aber wir haben es seinerzeit nicht hingekriegt. Alles umsonst? Das Problem wurde an sich immer krasser. Die Zeit lief weg. Und viele Patienten brauchten dann ja auch einen anderen Hausarzt, verteilten sich auf viele Praxen in den Nachbarorten. Wir hatten auch mal jemand aus dem nördlichen Münsterland, einen ziemlich jungen, der dann aber auch Angst hatte, wie kriege ich die Kunden zurück. Im letzten Jahr machte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen einige Vorschläge, um die Misere bei der ärztlichen Versorgung zu beheben. Das Gutachten Bedarfsgerechte Versorgung, Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche stellt klar, dass die bisherigen Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend waren, um einer sich abzeichnenden Unterversorgung, besonders in strukturschwachen ländlichen Regionen, entgegenzuwirken. Der Vorsitzende des Rates, Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Frankfurt, erläuterte die Vorschläge der Gesundheitssystemexperten. Um die Tätigkeit im ländlichen Raum attraktiv zu machen, empfehlen wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Zum einen einen Landarztzuschlag. Das ist ein Honorarzuschlag für Ärzte, die in unterversorgten oder von unterversorgung bedrohten Regionen arbeiten. Der soll nach unseren Vorstellungen bis zu 50% betragen. Eine finanzielle Förderung für Praxen in unterversorgten Regionen sieht auch der neue Gesetzesentwurf des Gesundheitsministeriums vor. Schon seit 2012 hatten die kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit eingeräumt bekommen, regionale Strukturfonds zu gründen, in Höhe von 1% der regionalen Gesamtvergütung, wenn eine Unterversorgung festgestellt worden ist. Aus diesem Topf sollten Ärzte bei Praxisneugründungen finanzielle Zuschüsse für ihre Investitionskosten erhalten. Die Hälfte der Finanzierung wäre aus dem regionalen Gesamtbudget der Ärzte zu finanzieren, die andere Hälfte zusätzlich von den gesetzlichen Krankenkassen. Die kassenärztlichen Vereinigungen haben aber offenbar bisher keinen einzigen Strukturfonds eingerichtet und stattdessen die Unterversorgung wie in Lette hingenommen. Der neue Gesetzesentwurf sieht nun vor, dass solche Strukturfonds generell etabliert werden können, um präventiv einer drohenden Unterversorgung mit Ärzten gegenzusteuern. Auch Praxisnetzwerke sollen mit Mitteln des Strukturfonds finanziell gefördert werden können. Das Gesundheitsministerium ließ sich bei seinem Gesetzesentwurf auch von einem weiteren Vorschlag des Sachverständigenrats inspirieren. Wir schlagen nämlich darüber hinaus vor, dass in ländlichen Regionen lokale Gesundheitszentren zur Primär- und Langzeitversorgung etabliert werden. Das sind Zentren, in denen 4 bis sechs Ärzte, Hausärzte arbeiten, wo Fachärzte Zweigsprechstunden machen, wo zum Beispiel dienstags nachmittags ein Urologe in die Praxis kommt und donnerstags vormittags eine Gynäkologin, sodass die Patienten auch nicht mehr so weite Wege haben und die Ärzte miteinander direkt kommunizieren. Zusätzlich gibt es in einem solchen Gesundheitszentrum, in einer größeren Praxis, so muss man sich das vorstellen, auch medizinische Fachangestellte, die als speziell für chronisch kranke qualifizierte Versorgungsassistentinnen auch eigene Leistungen erbringen und die Ärzte entlasten. Solche Gesundheitszentren kämen auch den Wünschen vieler junger Mediziner und vor allem Medizinerinnen entgegen, Teilzeit zu arbeiten und leichter Familie und Beruf vereinbaren zu können. Mit Geldern eines von der Bundesregierung neu etablierten Innovationsfonds sollen außerdem mit Modellprojekten Wege gefunden werden, um die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu überwinden. Der Sachverständigenrat betonte, dass die Überversorgung in Ballungsgebieten dringend abgebaut werden müsste. Auch diesen Vorschlag hat Gesundheitsminister Hermann Gröhe aufgegriffen. Sowohl im Koalitionsvertrag als auch in unserem Gutachten wird empfohlen, auch überzählige Arztsitze aufzukaufen. Man muss sich das so vorstellen, dass da niemand gezwungen wird und auch keiner enteignet wird, sondern es geht darum, dass dann, wenn ein Arzt zum Beispiel aus Altersgründen seine Praxis aufgibt, er die nicht an einen Nachfolger verkauft in einem überversorgten Gebiet, sondern dass die kassenärztliche Vereinigung die Praxis aufkauft, das heißt den Inhaber entschädigt und dann aber den Sitz einzieht, um in einer solchen Region die überzähligen Arztsitze zu reduzieren. Die bisherige Kann-Regelung, nach der die kassenärztlichen Vereinigungen den Antrag auf Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in einem überversorgten Planungsbereich ablehnen können, ist in eine Soll-Regelung überführt worden. Die Vorschläge des Sachverständigenrats setzen auch beim Nachwuchs an. Es geht auch darum, die Weiterbildung etwas bedarfsgerechter zu machen. Im Augenblick werden Fachärzte qualifiziert nach Maßgabe der vorhandenen Stellen in Kliniken, auf denen man sich qualifizieren kann. Das hat mit dem Bedarf in der Bevölkerung in Deutschland überhaupt nichts zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und er ist nicht mehr da. Mit solchen Slogans trommeln die Spitzenfunktionäre der kassenärztlichen Vereinigungen gegen das Versorgungsstärkungsgesetz. Der Bundesvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigungen, Andreas Gassen, ein Orthopäde aus Düsseldorf, prognostizierte noch letzten November mit Blick auf das Vorhaben der Großen Koalition sogar einen Kahlschlag in der ambulanten medizinischen Versorgung. Beinahe jeder Sechste der heute mehr als 155.000 niedergelassenen Haus- und Fachärzte oder Psychotherapeuten würde der ambulanten Versorgung verloren gehen. Er sei gespannt, was wird, wenn wir den Politikern mal aufzeigen, wie viele Praxen davon in ihren eigenen Wahlkreisen betroffen wären. Und an die Patienten gerichtet, schaltete der Bundesvorstand der kassenärztlichen Vereinigungen bundesweit Anzeigen und Plakate unter dem Motto »Wir arbeiten für ihr Leben gern« und ergänzt »Solange uns die Politik noch lässt«. Und das alles bezahlt von Geldern, die Krankenkassen den kassenärztlichen Vereinigungen für die Honorierung der Ärzte überwiesen hatten. Mal sehen, ob Minister Gröhe dem Wind, der ihm da entgegenbläst, bis nach der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes standhält. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.